weiß, wie es dir geht. Keiner da, der dich versteht. Der Tag war dunkel und allein. Du schreibst Hilfe mit deinem Blut, obwohl es immer wieder weh tut. Du machst die Augen auf und alles bleibt gleich. Ich will nicht stören und ich will auch nicht zu lange bleiben. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, ich bin da. Du bist nicht alleine.